die singt leider nicht so gesund. Also die schädigt ihre Stimme mit ihrem Gesang. Also könnte die auch noch was von dir lernen im Prinzip? Ganz genau. Also Adele, wenn du das hörst, kannst du dich gerne bei mir melden. Kann ich dir ein paar Sachen zeigen. Willkommen zum Philhope Podcast mit der zweiten Folge. Im Interview heute Kui. Kui ist Sängerin, Musikerin, Vocal Coach. Wird euch heute ein bisschen was dazu erzählen, wie sie sich selbstständig gemacht hat. Und ich hoffe, ihr könnt heute was mitnehmen. Viel Spaß. Ja, hi, ich bin Kui. Ich bin Sängerin und Vocal Coach aus Köln. Ich singe auf Events als Sängerin, wie zum Beispiel Hochzeiten, Geburtstage, Taufen und so weiter. Und bin auch mit meiner Band Kui, du und ich unterwegs als Sängerin. Wir machen eigene deutsche Songs im Bereich Pop, Pop, Soul, Funk. Und ich bin als Gesangslehrerin bzw. als Vocal Coach eben in Köln tätig, habe meinen eigenen Gesangsraum, meinen Unterrichtsraum. Genau, soweit zu mir. Also du machst das auch beruflich, ja? Genau, also ich bin hauptberuflich Musikerin sozusagen und Vocal Coach. Was sind das alles für Sachen, die du jetzt parallel zueinander machst? Ja, einmal halt der Gesang auf Events, also sozusagen, das ist ja Covergesang, also bestehende Songs, die es halt schon gibt, einfach auf Events halt eben singen oder darbieten. Und einmal meine eigenen Sachen, mit denen ich aber kein Geld mache noch nicht mit der Band. Das ist eher, naja, im Prinzip noch Hobby-spaßmäßig, aber was wünschenswert natürlich auch zu meinen Einnahmen dazu kommt in der Zukunft durch Konzerte und Merchandising und so weiter. Und halt das Unterrichten, also als Gesangslehrerin tätig sein und halt Workshops geben, also Gesangsworkshops geben und ja, als solche Sachen. Oder in Chöre gehen, dort Workshops geben, eben als Gesangslehrer oder Vocal Coach. Also du bist jetzt vollständig selbstständig. Genau. Bist in keinster Weise irgendwo angestellt, sondern machst eigentlich komplett dein eigenes Ding. Genau, ja. Wie lange machst du das schon? Also ich bin schon lange auch immer nebenberuflich oder neben dem Studium halt eben selbstständig gewesen. Habe eigentlich schon ganz lange Gesangsunterricht gegeben, auch in Musikschulen und auch privat. Und habe mir jetzt nach meinem Studium, also jetzt wirklich ganz, ganz, ganz selbstständig bin ich eigentlich erst seit diesem Jahr. Ich hatte noch einen Werkstudentenjob, also als wissenschaftliche Hilfskraft bis dieses Jahr. Und das ist jetzt auch weg. Also das, genau, fiel dann eben auch weg. Und jetzt seit diesem Jahr bin ich eigentlich nur noch selbstständig, ja. Und was hast du studiert? Ich habe Lehramt studiert. Mit den Fächern Musik, Englisch und Mathe und habe mich erstmal gegen das Arbeiten in der Schule, also gegen dieses klassische Lehrerin halt eben in der Schule entschieden und habe mich erstmal für einen anderen Weg entschieden, halt den ich jetzt gerade mache als Sängerin. Genau, das war mir wichtig und das war auch so der Plan und den, führe ich jetzt sozusagen weiter fort. Wie hast du die Entscheidung getroffen? Weil es ist ja nicht so einfach, oder? Also, dass man jetzt einfach sagt, du könntest eigentlich einen sicheren Job als Lehrerin haben und gehst dann einfach komplett in eine, ja nicht in eine andere Richtung, aber in sowas ganz Unsicheres, Selbstständiges. Ja, klar, das ist natürlich mit dem Risiko verbunden, auf jeden Fall. Das haben Selbstständige aber alle. Wie das gekommen ist oder wie die Entscheidung gefallen ist, war eher im Prozess. Also es war ein fließender Übergang. Es war keine aktive Entscheidung, sondern es ist eigentlich, im Prinzip ist das so zu mir gekommen. Musikschulen haben mich dann eben nach dem Studium angeschrieben und wollten, dass ich da als Musik bzw. als Gesangslehrerin und Klavierlehrerin arbeite. Und das habe ich dann angefangen und dann habe ich gemerkt, dass das eigentlich mehr mein Ding ist, als jetzt ins Referendariat zu gehen oder halt eben in der Schule zu unterrichten, also in der klassischen Schule. Und es hat sich dann eben so ergeben und dann habe ich irgendwann angefangen, privat zu unterrichten oder generell halt eben mir einen Unterrichtsraum zu suchen und dort privat zu unterrichten. Und ich habe einfach gemerkt, dass das mehr mein Ding ist und es war schon während des Studiums so, hat sich so herauskristallisiert für mich, dass ich gerne selbstständig arbeite und wirklich keinen Chef über mir habe. Das war mir einfach wichtig oder das macht viel für mich, für mein Leben halt viel mehr Sinn. Klar muss man mehr kämpfen und irgendwie auch mehr, ja, einfach mehr arbeiten, weil du einfach rund um die Uhr arbeitest letztendlich. Aber ich glaube, wenn sich das einmal so gesetzt hat und einmal so in die richtige Bahn gelenkt ist, dass man, also für mich jetzt, dass ich damit besser klarkomme, als wenn ich klar einen sicheren Job habe und das sichere Einkommen und so weiter, aber dann eben, naja, nicht mein eigener Herr bin. Das war mir einfach wichtig und genau. Hast du da irgendwo Angst, dass das irgendwie schief läuft? Also hast du dir da so ein Worst-Case-Szenario überlegt oder? Ja, auf jeden Fall. Also klar, man macht sich wirklich die ganze Zeit Gedanken darüber, reicht das Einkommen, wie akquiriere ich Leute? Also zum Beispiel jetzt in meinem Fall halt eben Sänger und Sängerinnen, die zu mir kommen und eben Gesangsunterricht haben wollen. Und natürlich gibt es auch viel Konkurrenz auf diesem Gebiet. Es ist ganz klar, es gibt auch hier in Köln ganz viele Gesangslehrer und Gesangslehrerinnen. Und die Existenzangst letztendlich ist natürlich da, weil man denkt, okay, das ist kein gesichertes Einkommen. Ich bin von jeder Buchung oder, ne, also jetzt sage ich mal als Sängerin von jeder Buchung oder von jedem Sänger, der zu mir kommt, eben abhängig. Aber Worst Case ist für mich, es kommt gar nichts, passiert gar nichts und ich gehe kellnern. So ungefähr. Das ist so. Also ich habe halt viel auch gekellnert früher und das wäre so für mich so Worst Case. Also ich finde es einfach wichtig, dass man natürlich seine Fixkosten gedeckt hat im Monat. Das ist ganz klar. Und ich strebe auch nicht ein luxuriöses Leben an, wo ich extrem viel Geld habe. Darum geht es mir gar nicht. Es geht mir einfach darum, dass ich das mache, was mir Spaß macht und was mich eben erfüllt. Und das ist für mich viel mehr wert als ein gesichertes Einkommen und aber dann viel mehr Arbeit und eine Arbeit, die ich vielleicht nicht so gerne mache. Ja, das klingt voll schön. Also klingt so, als ob du eigentlich Arbeit und Freizeit oder Hobby gar nicht mehr so trennst, ne? Das scheint so eins bei dir zu sein. Genau, und das funktioniert bei mir super. Also es gibt ja auch viele, die ihr Hobby zum Beruf machen und da ist es dann eben so eine Pflicht geworden. Das ist bei mir irgendwie gar nicht so. Also ich arbeite super gerne. Ich mag alle meine Sänger und Sängerinnen, die zu mir kommen. Ich liebe es, als Sängerin tätig zu sein, egal wo, auf Hochzeiten oder halt diese ganzen Events. Und es fühlt sich nicht so nach Arbeit an. Klar habe ich viel zu tun, das auf jeden Fall. Und es ist auch wirklich viel, viel Arbeit, letztendlich auch mit dem ganzen Organisatorischen, was dahinter ist. Aber es fühlt sich nicht so wie so ein 9-to-5. Wie heißt das? 9-to-5-Job. Ja, 9-to-5, genau. Wie hast du denn angefangen? Also ich stelle mir jetzt gerade dich vor, so nach dem Lehramtsstudium und du hast jetzt überlegt, dass du halt komplett selbstständig sein willst. Hast zwar gemeint, es kam so größtenteils zu dir, aber ich meine, dann hast du mit diesem Hochzeitsgesang-Business angefangen, hast jetzt deinen eigenen Raum, hast deine eigenen Schüler, was ja nochmal eine andere Sache ist, ist ja unabhängig von der Musikschule dann, ne? Mhm. Wie hast du das so Stück für Stück aufgebaut? Also wo hast du angefangen? Das klingt nach einem Riesenprojekt. Da kann man ja nicht einfach sagen, ich hole mir jetzt einen Raum und dann läuft das schon irgendwie. Also. Ja, aber ehrlich gesagt war es irgendwie so. Also das Risiko, das Risiko bin ich so ein bisschen mit eingegangen. Also ich muss dazu sagen, ich mache ja gerade im Moment diese 3-jährige Ausbildung in Kopenhagen. Das ist so eine bestimmte Gesangsmethode, die ich da lerne. Und ich werde da zu so einem, du bist dann eben autorisierter oder authorized teacher, autorisierter Lehrer im Namen von CVT, von dieser Complete Vocal Technique, die dir natürlich nochmal so ein Alleinstellungsmerkmal gibt in Bezug auf das Lehren, also in Bezug auf den Gesangsunterricht. Gibt dir nochmal so ein Add-on als Fortbildung. Das habe ich einmal genutzt, natürlich, um eben gut Werbung für mich machen zu können. Wie habe ich damit angefangen? Also ehrlich gesagt, also ist klar, nach dem Studium war es erstmal so, dass mich zwei Musikschulen angeschrieben haben. Die haben gesagt, hey, wir würden dich gerne hier einstellen als Musiklehrerin. Und das habe ich dann angefangen. Dann war ich erstmal so 2-3 Tage in der Woche als Gesangs- und Klavierlehrerin dort tätig. Damit habe ich angefangen und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich würde das halt gerne wirklich ausweiten und auch privat anbieten. Und dann habe ich nach Räumen gesucht, habe viel mit Menschen darüber geredet und habe dann einen für mich super guten Raum gefunden in Köln, wo ich eben Gesangsunterricht geben kann und auch laut sein kann und Musik machen kann. Und dann habe ich den angefangen zu mieten und habe dann angefangen, im Internet halt Werbung für mich zu schalten. Habe viel natürlich mit Freunden, Bekannten und so weiter darüber geredet, sodass sich das so ein bisschen rumgesprochen hat. Genau, dann nach und nach kamen immer Sänger und Sängerinnen, immer mehr. Habe dann im Internet, also bei Google eben noch Werbung geschaltet, bei Facebook und diese ganzen Sachen. Woher hast du die Ahnung, wie man das alles macht? Ja, habe ich mir das so angelesen. Also viel natürlich gesprochen mit Leuten, geguckt, was machen die anderen so, Tipps geholt und habe dann einfach angefangen. Ich habe angefangen mit so Facebook-Promotions, dann habe ich mich im Internet so ein bisschen durchgelesen, was es alles gibt für für Werbung, also im Internet. Hab dann gesehen, dass es halt dieses Google AdWords zum Beispiel gibt. Weiß nicht, ob du das kennst. Nur vom Hören. Ja, das ist doch, das kennt man auf jeden Fall. Das sind immer so die Anzeigen, die oben, wenn du etwas bei Google eingibst in der Suchleiste, kommt es, erscheint oben, weiß nicht so, ich glaube sogar so gelb unterlegt, so eine Anzeige. Ja, also das habe ich auf jeden Fall schon gesehen, aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich das selber schalten kann. Also, dass ich da Google kontaktiere und sage, hier macht mal die und die Werbung für mich. Ja, es ist relativ einfach, man wird da so durchgeführt. Ist ganz benutzerfreundlich letztendlich. Hat Google das gemacht und da kannst du dann halt eben ein Budget angeben im Monat, was du ausgeben willst. Und dann wird eben nach Klicks und nach Impressionen, also wie oft es halt jemandem angezeigt wird, wird das, ich kenne den Algorithmus jetzt nicht genau, aber demnach wird das dann eben eingestellt, wie lange das oben sichtbar gemacht wird. Das klingt auf jeden Fall gut. Also es ist echt eine gute Sache. Ich meine, ich tendiere eher dazu, wenn ich etwas suche und es kommt oben an der Anzeige, wird mir angezeigt, bin ich eher der Mensch, der das so runterscrollt und dann eben auf die Nicht-Anzeigen, weil man hat keine Lust auf Werbung oder Spam oder so. Ja. Aber das funktioniert wirklich gut. Also dadurch habe ich echt viele Schüler oder viele Sänger und Sängerinnen akquiriert. Das ist echt, war echt eine gute Sache. Ja, abgefahren. Also für Leute, die im Raum Köln jetzt Gesangsunterricht suchen, die sind bei dir auf jeden Fall noch willkommen oder hast du schon zu viele Schüler? Nee, auf jeden Fall. Also ich habe noch, da ist noch Luft nach oben. Das ist auch der Plan, dass ich das noch ein bisschen weiter ausbaue. Ich habe jetzt überlegt, ein Christmas Special anzubieten, so ein Workshop halt eben über diese Methode. Das habe ich jetzt auch schon in Leipzig gemacht, halt eben auch jetzt im Raum Köln und Umgebung anzubieten. Da geht es um dieses CVT. Genau, da geht es um diese Technik, die Gesangstechnik, die jetzt immer mehr Bekanntheitsgrad findet, also überall auf der ganzen Welt. Kannst du dazu noch ein bisschen mehr erklären, was man sich ja, darunter vorstellen kann? Ja, klar. Also das ist eine Frau aus Dänemark, die Catherine Sedelin heißt die. Die forscht eigentlich seit 25 Jahren an der menschlichen Stimme, an dem Instrument, und schaut, was alles möglich ist mit der Stimme und was wir eigentlich machen, wenn wir reden, singen oder irgendwelche Geräusche machen. Hat mit Ärzten wirklich in den Hals geguckt und hat geschaut, okay, was passiert da eigentlich? Welche Schwingungen haben die Stimmbänder? Welche Einstellung hat man im Mund? Also jetzt weiß nicht zum Beispiel, wie weit wird der Mund geöffnet? Wie ist die Zungenstellung, was ist mit dem Nasengang, was ist mit dem Gaumensegel, was passiert mit der Epiglottis, was machen die Stimmbänder? Also was ist denn eine Epiglottis? Die Epiglottis ist der Kehldeckel. Kehldeckel, der die Luftröhre schließt, wenn du runterschluckst, wenn du etwas schluckst oder isst. Ah, okay. Dann, genau, weil die Luftröhre sitzt vor der Speiseröhre. Also im Prinzip hast du, jetzt gehen wir natürlich sehr in die Technik rein, aber die Luftröhre sitzt vor der Speiseröhre und wenn du etwas runterschluckst, dann gibt es diesen Deckel, der deine Luftröhre schließt, damit das Essen eben nicht in die Luftröhre gelangt, sondern eben weiter nach hinten rutscht in die Speiseröhre. Genau, und sie hat eben geforscht an der Stimme zum ersten Mal wirklich anatomisch, was passiert, wenn wir sprechen und singen. Und das hat noch nie jemand vorher gemacht. Und deswegen ist es super interessant zu sehen, wie die Stimmbänder sich eigentlich verhalten, wenn wir einen bestimmten Sound machen. Und das führte dazu, dass sie eben diese Technik aufgebaut hat, diese Complete Vocal Technique, die dafür steht, dass wir gesund singen, dass es eben nicht irgendwie wehtut oder Heiserkeit hervorruft beim Singen oder beim Sprechen. Also ja, ist das eher eine Schonung der Stimme oder? Ist schon eine Technik. Also es geht wirklich darum, wie schwingen die Stimmbänder, wie laut kannst du damit sein, wie ist das in Bezug auf die Stütze, also das ist natürlich jetzt sehr wieder sehr technisch, aber die Stütze ist halt auch wichtig für, ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast, nee. Stütze beim Singen, das ist im Prinzip, das kommt vom Zwerchfell, wir wollen das Zwerchfell flach halten, wir wollen die Luft eben kontrollieren können, die Luft, die durch unsere Luftröhre eben geht und die Stimmbänder zum Schwingen bringt, dass wir das eben kontrollieren können und eben schauen können, wie viel brauchen wir eigentlich, weil wir die Luft halt als Ressource nutzen beim Sprechen oder beim Singen. Und was davon ist jetzt genau die Stütze? Die Stütze ist das Zwerchfell, also das Zurückhalten der Luft letztendlich. Wenn du zum Beispiel sprichst und du sagst, ja, und dann war ich, ne, und ja, ich gehe, also sehr luftig halt eben sprichst, dann hast du eine sehr schlechte Stütze in dem Moment. Also Du nutzt halt viel zu viel Luft fürs Sprechen, brauchst du gar nicht. Du könntest es viel effizienter machen, wenn du halt weniger Luft einsetzt. Und das machst du, indem du das Zwerchfell flach hältst und eben diesem intuitiven Drang dass, vom Zwerchfell, dass es nach oben geht, halt dass du dem im Prinzip, dass du das nicht zulässt und dass du das Zwerchfell demnach flach hältst und die Luft unter Kontrolle hältst. So kann ich es ungefähr. Also man müsste natürlich ein bisschen mehr in die Technik oder in die Anatomie gehen, um das jetzt genau zu erklären. Kann man sich das irgendwie physikalisch vorstellen oder kann man das fühlen, wenn man jetzt irgendwie die Hand auf den Bauch legt oder so? Ob man das ja, so klar. Ja, also im Prinzip ist das Zwerchfell dafür da, dass du atmest. Also das Zwerchfell ist mit deiner Lunge verbunden und das kannst du dir vorstellen wie so ein Trampolin einmal in deinem Körper, das die Lunge von den Organen trennt. Das ist so unter, also wenn du deine Rippen fühlst, die unteren 5 Rippen, da ist es ungefähr befestigt und auch hinten an deiner Wirbelsäule und vorne am Brustbein. Und das ist halt wie so eine Sehnenplatte mit Muskelfasern, die einmal so wirklich durch den Körper geht. Wenn man sich das ungefähr vorstellen kann, weißt du, wie ich das meine? Ja, ich fühle auch gerade mit meinen Händen genau. Mal so nach, wo das... Ja, ganz genau. Wenn du deine Hände auf deine Rippen legst und einmal einatmest, dann merkst du, wie das weiter wird, ne? wie die Rippen eben weit werden. Ja. Spürst du das? Genau. Ja. Und das ist das Zwerchfell, was letztendlich nach unten geht und Luft in deine Lunge reinzieht, weil da so ein Druck entsteht, so ein Unterdruck entsteht. Also es ist wirklich kein aktiver Vorgang, das Atmen, sondern ein passiver Vorgang. Das ist eigentlich das, was man denkt immer, man macht das aktiv, aber eigentlich wird die Luft in deine Lunge reingezogen. Okay. Und das wollen wir behalten, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt mal eine Übung machen willst. Ja, klar. Also willst, ja, okay. Das heißt, du legst deine Hände nochmal auf deine unteren Rippen, atmest ein und versuchst wirklich diese Stellung zu behalten. Du willst die Rippen weit halten, genauso wie du sie jetzt hast. Und du atmest mal auf. Du machst weiter und ich spreche ein bisschen dabei, kann dich ein bisschen erklären. Und zwar versuch jetzt deine Rippen beizuhalten, das Zwerchfell tief, also flach zu halten und nicht den Drang zu widerstehen, das Zwerchfell, dass es eben wieder nach oben kommt. Gleichmäßig bleiben, genau. Ich weiß nicht, ich höre nichts mehr. Sehr schön, genau. Weiter und regelmäßig, schöner regelmäßiger Atemfluss. Und versuch dabei wirklich immer die Rippen beizuhalten. Genau. Du merkst, es ist sehr, sehr anstrengend. Auf jeden Fall, aber es hat mich jetzt erstaunt, wie lange doch irgendwie Luft rauskam noch. Ja, ja. Und das ist, was wir haben wollen, ist natürlich dieser regelmäßige oder wirklich geradlinige Atemfluss. Also, dass wir nicht irgendwie so, sondern dass wir halt eben gleichmäßig eben bleiben. Ja. Das ist zum Beispiel eine Gesangsübung oder eine also eine Übung für die Stütze. Okay. Ja. Zum Beispiel, genau. Und ja, wie kamen wir jetzt da drauf? Was ich jetzt wir kamen nicht, eigentlich von CVT. Ist das jetzt schon ein Bestandteil von CVT? Oder? Ja, absolut. Also ich meine, Stütze, das kennt man schon seit Jahrhunderten. Das ist nichts Neues. Damit arbeiten natürlich auch alle anderen Gesangslehrer und Gesangslehrerinnen. Nur, dass es so anatomisch erklärt wird, ist halt auch vor allem für logische Leute, sage ich mal, sehr, sehr wichtig. Also das ist eben, und das, finde ich, bringt CVT sehr gut auf den Punkt oder macht es eben sehr einfach zu verstehen. Für jeden einfach zu verstehen, was eigentlich die Stütze macht und was es bedeutet. Und das ist jetzt ein großes Themenfeld natürlich. Dann geht es natürlich um Sounds, die du selber mit der Stimme machst. Gibt es da bestimmte Modes, in denen du singst. Gibt es 4 Modes. Das liegt daran, dass deine Stimmbänder in 4 verschiedenen Arten schwingen können. Es gibt nur diese 4 verschiedenen Arten. Wenn du sprichst oder wenn du singst. Und da haben sich halt eben diese 4 Modes entwickelt. Die sind wichtig, da gibt es halt bestimmte Regeln zu jeder Mode. Dann kannst du deine Stimme natürlich dunkel und hell färben. Und dann gibt es noch die schönen Effekte, die man halt so machen kann, wenn man singt. Aber dunkel und hell heißt tief und hoch, oder? Nein, dunkel und hell ist einfach nur die Stimmfarbe. Also wenn ich zum Beispiel mache... Ja, wäre ein bisschen dunkler, als wenn ich mache. Ja, also es ist der gleiche Ton, nur du hast halt einmal dunkel und einmal hell gefärbt. Okay, also, abgefahren. Hast du den Unterschied? Also ich höre einen leichten Unterschied, aber ich hätte es jetzt nicht als hell oder dunkel beschrieben. Ja, das okay, das wäre, also du hättest es vielleicht als, weiß ich nicht, wie hättest du es beschrieben? Ja, gute Frage. Ich habe mir jetzt gar keine Gedanken darüber gemacht, wie ich das nennen würde. Also ich könnte es nicht beschreiben, deswegen ist gut, dass man so ein Vokabular dafür genommen hat, wie hell oder dunkel. Ne? Ganz genau. Ja. Also das ist nämlich auch der springende Punkt. Sie nutzt für jede Sache beim Gesang, nutzt sie eine Definition oder hat halt eben im Prinzip nur einen Begriff. Und das ist das Schöne, weil du kannst plötzlich viel besser über die Stimme und über das Singen kommunizieren. Du kannst viel besser das detaillierter und viel fokussierter angehen, also wenn du miteinander sprichst als Sänger und Sängerin. Es ist nicht einfach, mach doch mal, mach den Raum mal größer oder so. Also dieser frühere klassische Gesangsunterricht ist halt immer sehr mit vielen Bildern, sehr imaginär, was super ist. Für manche ist das echt, also für viele, die können gut damit arbeiten, aber letztendlich für andere Sänger ist es halt eben nicht ausreichend. Wie zum Beispiel für mich. Für mich ist es viel einfacher, wenn du sagst, okay, jetzt setz doch mal den Kehlkopf höher, erhöhe das Gaumensegel und schließ den Nasengang oder so. Sehr detailliert jetzt, ja. Also wir gehen jetzt gerade. Ja, auf jeden Fall. Für so einen Amateur wie mich ist das natürlich. Ich denke mir, okay, ja. Ja, da bräuchten wir mehr Zeit. Ich glaube, das schaffen. Also da, da kann ich dir ganz, ganz viel erzählen, aber da bräuchten wir auf jeden Fall. Dann muss ich mal eine Trainerstunde bei dir buchen. Ja, natürlich, sehr gerne. Ja. Vor allem, wenn du arbeitest ja jetzt auch viel mit der Stimme, du sprichst ja auch viel, ihr habt ja auch viele Meetings du sprichst ja auch hier gerade viele und das ist für Sprecher ganz gut, gelten die gleichen Regeln. Also das ist eben das Nutzen des Instruments, des eigenen Instruments. Also du kannst auch für Vorträge, jetzt Podcasts in meinem Fall, normales Sprechen genauso verwenden, dass die Stimme auch nicht so schnell heiser wird und dass du... Ganz Wahnsinn, genau. Ja, okay, das ist natürlich also echt... Das ist echt Stimme, stark, weil damit hast du ja einen viel größeren Kundenkreis im Prinzip auch, ne? Ja, genau. Also man kann da an Schauspieler gehen, an Synchronsprecher, also wirklich alle die mit ihrer Stimme arbeiten. Auch zum Beispiel Lehrer, ne, die kommen von der Schule nachmittags und sind total heiser, weil die den ganzen Tag gesprochen haben und gegen diesen Lärmpegel halt eben immer angehen müssen. Für die ist das auch super zum Beispiel. Also das gilt nicht nur fürs Singen, es ist wirklich auch das Sprechen. Ja, interessant auf jeden Fall. Also du siehst da auch einen ganz klaren Zusammenhang zwischen Gesang oder ist es jetzt nur dieses CVT, was so direkt mit dem Vortrag oder allen Sprechvarianten und Stimmnutzung zusammenhängt? Nein, generell. Okay. Das meinst also du meinst jetzt, ob das jetzt nur was mit CVT zu tun hat, ne? Ob die Sprecher angesprochen werden oder wie meinst du das? Ich meine, wenn du jetzt Gesang trainierst, ob du dann automatisch besser wirst im Sprechen oder also ob du deine Stimme automatisch besser einsetzen kannst. Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Also weil du dein Instrument viel besser kennst. Du hast im Prinzip viel bessere Kontrolle. Ja, ist voll die schöne Synergie auf jeden Fall, dass du dadurch, dass du halt regelmäßig Gesang trainierst, natürlich auch eine super Stimme hast und man merkt das ja auch jetzt. Deine Stimme ist halt extrem kräftig und gleichmäßig, hört man schon. Ja gut, das ist wirklich viel Übung auch, klar. Also ich nutze meine Stimme ja sehr oft. Ich nutze sie eigentlich den ganzen Tag. Ich gebe viel Unterricht, ich spreche viel, ich singe viel. Und das ist nämlich auch das Ding, die menschliche Stimme ist dafür ausgerichtet, den ganzen Tag zu singen oder zu sprechen zu können. Also Kinder zum Beispiel, die auf dem Schulhof sind oder draußen spielen, die schreien, die rufen, die sind laut, die machen verrückte Geräusche, die spielen und machen all dieses Ganze und am Ende des Tages sind die nie heiser. Genauso wie Babys. Ne? Die schreien sich den ganzen Tag wirklich die Kehle aus dem Leib, wie Kehle aus dem Leib. Ja. Aber letztendlich sind die nie heiser. Und das haben wir irgendwann auf dem Weg zum Erwachsenwerden leider verloren. Weil wir das dann eben nicht mehr nutzen, diese bestimmten, ich sag einfach mal Facetten. Aha. Und die müssen wir dann, wenn man jetzt sagt, ich möchte eine stärkere Stimme haben oder habe irgendwie mit Heiserkeit zu tun, das müssen wir halt eben weiter wieder erlernen, also uns wiederholen. Also nutzt CVT auch diese verlorenen Techniken, um die Stimme wieder fit zu machen sozusagen? Ja, ganz genau. Also wenn du zum Beispiel, du gehst jetzt, wenn ich dir mal ein Beispiel geben darf, wenn das, ja, okay, also ein Baby würde ja so schreien, ich setze mich mal ein bisschen weiter weg, das ist sehr laut. Ah! Ja, also ja. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr, sehr laut. Ja. Das ist das, was ich eben meinte mit der Epiglottis. Wenn ich die wenn ich den Raum ein bisschen verenge im Hals, passiert halt eben das, was ich gerade gemacht habe. Und das nennt sich Twang. Und Twang ist so zum Beispiel etwas, was man sehr gut kontrollieren sollte in der Stimme, weil es eben hilft, stärker zu sein. Wenn ich so rede, habe ich sehr wenig Twang. Wenn ich so rede, habe ich etwas mehr Twang. Verstehst du? Also weißt du, was ich meine ungefähr? Ja. Es ist einfach die Verengung im Hals, die uns hilft, fokussierter oder den Ton eben fokussierter und dichter und stärker zu machen. Ja, voll interessant. Ja. Es ist echt, also wir können gerne mal eine Session machen auf jeden Fall. Aber das ist auch das, was du in deinen Workshops jetzt erklärst und Ja, genau. Und mit Übungen verbunden. Ja, ist natürlich nochmal geiler, wenn man das halt direkt mit dir übt und direkt Fragen stellen kann. Und ja, klar. Genau. Und wie ist so ein Workshop von dir aufgebaut? Das kommt ganz darauf an, wie die Struktur von dem Workshop an sich ist. Also wir hatten zum Beispiel letztes Mal einen zweitägigen Workshop. Da haben wir halt mit Sängern halt eben auch viele Übungen gemacht, viel Masterclass gemacht. Masterclass bedeutet, dass die Sänger die kriegen ein 20, 25-minütiges Einzelcoaching, kommen dann mit ihrem Problem in Anführungsstrichen oder das, was die halt eben verbessern wollen in ihrer Stimme, zu uns oder zu mir. Und dann coache ich die eben 20, 25 Minuten vor der ganzen Gruppe auch. Und vorher macht man ein bisschen Theorie. Also vor der Gruppe heißt, die Gruppe guckt zu oder zeitlich genau. Davor? Nein, die Gruppe guckt zu. Genau, weil die dadurch halt auch eben lernen. Es kann ja auch etwas sein, was andere auch betrifft. Ne? Also wie zum Beispiel hohes Singen, hohe Töne erreichen, tiefe Töne erreichen, lauter singen, leiser singen, in einer bestimmten Art singen, bestimmten Sound kriegen, irgendwelche Effekte oder so. Das ist immer total interessant, auch für die Teilnehmer dann. Und vorher ist dann ein bisschen Theorie, halt letztendlich über Twang zum Beispiel, über die Stütze, über was sind die Modes, also wenn ich jetzt wirklich über diese Technik spreche, was sind die Modes, welche Regeln herrschen in den Modes, dann mit Übung verbunden, die Masterclass, genau, was ich dir eben gesagt habe, mit der Stimmfarbe, wie kann ich meine Stimmfarbe verändern, wo und wie komme ich dahin, ja, all solche Sachen. Ja, voll, voll interessant auf jeden Fall. Und diese Workshops kann man über deine Website buchen oder wie kann man da auf dich zugehen? Genau, die kann man auf meiner Website finden. Im Prinzip www.vocalcoach.cologne ist meine Seite und da steht halt ist eben so ein Reiter mit Workshops. Da kann man sich eintragen für einen sogenannten Newsletter, wo ich dann immer schreibe, wann der nächste Workshop ist. Und ich hatte jetzt einen in Leipzig, okay, das war jetzt im Osten. Die nächsten sind angepeilt für Januar, Februar halt eben in Köln einmal und auch in Umgebung, also Aachen, Düsseldorf, Wuppertal, Bonn, so in dem Raum. Und genau, es kommt dann ganz darauf an, also wie gesagt, wie der Workshop, wie die Struktur ist, also wie lange der ist, weil jetzt waren das 2 Tage, da waren wir ja zu zweit, das ist okay. Ich würde das wahrscheinlich dann entweder 4 Stunden oder 6 Stunden, also an einem Tag halt eben gebündelt eher machen. Und es kommt ganz drauf an. Also ich gehe auch in Chöre, das ist dann aber wirklich nur für den Chor exklusiv. Gehe ich rein und mache mit denen, arbeite mit denen an der Technik und an deren Songs, gehe in die Stimmen rein und gucke, was wollen die für einen Sound eigentlich erreichen, welche Lautstärke wollen die haben. Und dann arbeiten wir eben daran ein bisschen. Ist auch sehr interessant. Und das machst du jetzt alles parallel zu deinem Gesangsunterricht noch, der so konstant abläuft? Genau, ja. Das kann man schön am Wochenende zum Beispiel machen, einen Samstag oder einen Sonntag eben anbieten. Hast du dann überhaupt noch Zeit für andere Geschichten, wie jetzt Sport oder, ja gut, ich meine, Hobby ist ja damit inbegriffen eigentlich im Prinzip. Ja, auf jeden Fall. Also ich mache eigentlich super viel auch. Also es hört sich natürlich jetzt sehr, sehr viel an, aber letztendlich ist meine Woche, ich sage jetzt einfach mal so 20 bis 25 Stunden. Und dann alles andere nutze ich halt eben für Sport, Freunde treffen mit Chris, also meinem Freund halt eben Sachen machen, Familie, also es ist natürlich sehr viel, vor allem im Sommer mit den ganzen Hochzeiten, da wird es dann ein bisschen gebündelter, eben weil es auch viel am Wochenende ist und die meisten halt eben am Wochenende können und ich dann eben nicht, aber ja, im Winter habe ich dann zum Beispiel immer ein bisschen mehr Zeit oder halt unter der Woche, da versuche ich das wirklich auch immer so ein bisschen zu planen. Aber du hast schon recht, also klar, mit der Ausbildung jetzt, ich bin ja jetzt gerade noch drin, die ist auch sehr teuer. Da muss ich natürlich viel mehr arbeiten, als wenn ich die jetzt nicht machen würde. Und die geht noch bis nächstes Jahr. Das heißt, noch einmal diesen Jahresbeitrag zahlen und dann bin ich auch ein bisschen, dann ist es auch alles ein bisschen, ich sag jetzt mal, finanziell entspannter für mich. Wie läuft das ab? Also du musst da, hast du gemeint, nach Kopenhagen für, ne? Genau, ich gehe also 6-mal im Jahr für ein 4-tägiges Seminar nach Kopenhagen. Und natürlich, also da zahlst du halt eben die Unterkunft, den Flug, das Essen, ist auch eine teure Stadt. Das kommt noch dazu, zu diesem Beitrag überhaupt, der von diesem Institut gefordert wird. Ja klar, also ich meine, das ist natürlich eine super Investition, weil ich meine, du hebst dich ja dadurch ab und lernst extrem viel dadurch, ne? Ja, aber ich mach's auch viel für mich. Also es war wirklich, klar, es ist natürlich schön, dass es meinen Unterricht eben verbessert und optimiert oder mir halt eben mehr Werkzeug an die Hand gibt. Aber letztendlich mache ich das, wenn es jetzt nicht für mich als Sängerin auch einen Profit geben würde, hätte ich das nicht angefangen. Das wäre mir dann zu wenig gewesen. Also das war für mich ganz wichtig, dass ich auch meine Stimme verbessere. Musst du dich da überhaupt noch für motivieren, morgens aufzustehen? Weil es klingt gerade irgendwie so, wenn du jetzt dein Hobby eigentlich jeden Tag einfach nur singst, was heißt nur, aber wenn du jetzt einfach singst und das so als dein Hobby siehst, dann ist es ja eigentlich, du wachst jeden Morgen auf und denkst so, boah, geil, heute kann ich den ganzen Tag singen. Oder so, es klingt dann ziemlich geil irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Also klar, also im Unterricht geht es natürlich nicht um mich als Sängerin, sondern um die anderen, um die Schüler oder Sänger und Sängerinnen, die halt eben was verbessern wollen oder verändern wollen. Da bin ich im Hintergrund, ganz klar. Bin auch ganz froh, wenn ich dann mal wieder zur Probe gehe oder wenn ich dann irgendwie selbst Musik machen kann, wo es dann um mich als Sängerin geht. Aber das, also die Arbeit mit der Musik und mit den Stimmen und mit den Menschen und den Sängern zu helfen, das ist schon, also das macht schon echt mega, mega viel Spaß, muss ich sagen. Also du brauchst gar keine irgendwie Motivation, um dich irgendwie zu der Arbeit zu bewegen, weil es dir einfach unheimlich viel Spaß macht und nee, eigentlich, also ich sag mal so, noch nicht. Ich hoffe, dass es auch so bleibt. Nee. Ja gut, ich meine, du bist ja schon extrem lange am Singen, ne? Und ja. Hast ja nie die Freude dran verloren. Nee, das stimmt. Und da, das Ding ist, diese Musik ist so ein großes Feld. Man kann noch so viel machen. Ich will eigentlich noch alle Instrumente lernen, die es halt so gibt. Wenn ich die Zeit hätte natürlich. Und weiß nicht, dann kann man, vielleicht ist noch der Plan, irgendwie einen Chor aufzumachen oder ein kleines Ensemble und Arrangements zu schreiben oder weiß nicht, da gibt es so viele Dinge, die man noch ausprobieren kann und die eigentlich noch offen sind auf meiner To-Do-Liste. Also hat eigentlich im Prinzip nur der Tag wieder zu wenig Stunden und ja, zu viele Ziele zu wenig Zeit. Ist korrekt. Was wäre denn, wenn du jetzt diese Woche eine Sache machen könntest, mit der du auf jeden Fall Erfolg hättest, dass du genug Zeit dafür hättest, was wäre das dann für eine Sache? Meine eigene Musik. Also ich schreibe ja auch selber Songs und arrangiere. Das wäre, ja. Also wenn ich damit eines Tages Geld verdienen könnte, das wäre natürlich ein Traum. Das wäre super. Also das ist so das Endziel sozusagen im Prinzip. Ja, das wäre schon, also gut, wenn man einmal drin, ich weiß halt, ich habe es halt noch nie, es war noch nie so weit, deswegen kann ich nicht sagen, ob es das wirklich das Ziel dann ist. Man weiß es halt nie, ob es dann wirklich für einen wirklich so, so toll ist, wie man sich das halt eben vorstellt. Wenn man es eben hat, dann ist es nur was anderes. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich so eine Mischung machen könnte oder gerne machen würde. Also eben die eigenen Songs performen und schreiben und arrangieren und mit der Band arbeiten. Und halt eben dann auch noch zu unterrichten oder Workshops zu geben oder in Chören oder mit Chören arbeiten, dass man das so ein bisschen mischen könnte, das wäre schön. Ja, das mit den Workshops ist natürlich auch eine tolle Sache, weil du halt einfach viel mehr Leute erreichen kannst, ne? Genau, ja. Was in so einer Gruppe ist. Ja, das ist natürlich toll. Es ist viel Theorie auch, die da vermittelt wird, natürlich. Das muss sein, das muss man wissen. Einzelstunden sind natürlich für jeden Sänger viel besser, da arbeitest du viel intensiver. Aber klar, ein Workshop ist natürlich, um die Technik kennenzulernen und so ein bisschen auszuprobieren, ist ein Workshop super. Ja gut, du lernst ja wahrscheinlich auch extrem viel bei diesen Workshops, ne? Kriegst ja extrem viel Feedback auf einen Schlag und... Ja, und jede Stimme ist anders, ne, von jedem Menschen, das ist das Ding. Also die kommen dann mit, dann hörst du etwas und das hast du halt vorher noch nie gehört, diese Stimme, und dann musst du die erstmal scannen und erstmal checken, okay, was macht die da eigentlich, oder er oder sie, was geht da vor? Und einfach, dass jeder, ja, da muss man individuell arbeiten. Und das ist eben schön. Es ist nicht immer das Gleiche. Es ist wirklich Menschen oder individuell vom Menschen abhängig, wie was da jetzt gerade für ein Input kommt. Ja, klar. Abgefahren. Ja, wie ist es denn, wenn du jetzt Freizeit hast, also ein bisschen was vom Tag übrig hast und jetzt gerade keine Lust hast, eins von deinen neuen Projekten zu starten? Was würdest du dann machen, wenn du keine Musik machen würdest? Hast du in letzter Zeit irgendwie so was Freizeitmäßiges gemacht, was dich fast so ähnlich geflasht hat wie Musik, oder? In der letzten Zeit irgendwas gemacht? Meinst du was Neues? Irgendeine coole Freizeitbeschäftigung. Ja, okay, dann kannst du direkt sagen, ich war gestern in Aachen mit meinem Bruder und habe Tennis gespielt zum ersten Mal. Und das war cool. Das war zum Beispiel voll, also das hat wirklich Bock gemacht. Meinst du jetzt sowas? Oder? Ja, genau. Oder genau, ja? Genau. Habt ihr eine Trainerstunde genommen oder habt ihr einfach euch auf den Platz gestellt und Tennisschläger geliehen und einfach ein bisschen gezockt? Genau, wir haben uns Tennisschläger sogar gekauft vorher, also bei eBay, jetzt wirklich so gebraucht halt eben, und haben einfach gespielt, ja. Aber auch ein Schweißband, Schweißband hattet ihr auf jeden Fall auch an, oder? Ich nicht, der David hatte eins, ja, mein Bruder. Ja. Aber das stimmt. Nee, wir haben schon gesagt, im Sommer wollen wir dann auf jeden Fall auf Open Air, also eben draußen spielen, und dann hole ich mir diese, kennst du diese, weißt du, die Tennisspieler haben doch immer so komische Röcke an und darunter eben diese Hosen, und darüber haben sie einen Rock und dann diese Caps mit dem oben frei, weißt du, so dieses Outfit, das wollen wir uns dann holen, also ich eben im Prinzip diesen Rock und eher, weiß ich nicht, wir holen uns dann irgendwie so diese Polo-Shirts oder so und dann die Caps dazu, weißt du. Ja, diese Röcke sind auf jeden Fall auch immer magisch, weil die zaubern da immer noch einen Ball raus, gell? Ich weiß nicht, wo diese Bälle immer herkommen. Also. Ja, stimmt. Aber es ist wirklich, mit den Bällen, das ist wirklich nervig, weil du bist eigentlich die ganze Zeit nur unterwegs und holst den Ball. Das ist so ein großes Feld und ja, aber es hat echt mega Bock gemacht. Ja, da brauchst du halt so einen Rock. Ja, genau. Nee, ich finde es sau wichtig, dass man immer was Neues ausprobiert und nicht stehen bleibt, weißt du? Ja, das finde ich. Das merkt man jetzt bei dir auch, dass du halt, ich meine, durch dieses Seminar, was du da machst, und die Workshops, ich meine, du bist ja die ganze Zeit irgendwie am Rotieren und am Lernen, oder? Ich denke mal, alleine dadurch, dass du jetzt in diese Selbstständigkeit gegangen bist, bist du doch extrem krass, ist deine Lernkurve extrem krass gestiegen, weil du jetzt komplett allein auf dich selbst gestellt bist und alles alleine ausprobieren musst, oder? Du hast so im Prinzip jeden Tag wahrscheinlich. Ja, das stimmt, du hast recht, ja, klar. Also es ist immer, man muss sich immer einer neuen Herausforderung stellen letztendlich. Es ist nicht irgendwie, okay, ich habe jetzt einen festen Job und jetzt kann ich mich zurücklehnen, sondern... Gut, auch da, auch intern, natürlich kann man, da sage ich jetzt nicht, dass das selbstständig it ist, es muss jetzt jeder machen und für jeden was, und man kann dann erst out of the box denken, das stimmt ja auch nicht, man kann sich ja auch firmenintern oder da, wo man halt eben ist, weiter ausbilden oder eben weiterkommen und hat da auch neue Sachen oder eine neue Impression und so, und da lernt man auch extrem viel. Nur natürlich ist die Motivation eine andere, also ich mache das auch. Ich muss es machen, um irgendwie auch wieder weiter Geld zu verdienen. Das ist klar. Ja. Da muss man immer am Ball bleiben, letztendlich. Ja, klar, das ist natürlich das Harte an der Selbstständigkeit. Das stimmt. Wie sieht denn so ein typischer Tag bei dir aus? Also ich meine, man stellt sich immer so das Leben, wenn man jetzt selbst angestellt hat, stellt man sich das Leben als Selbstständiger immer so locker vor. Erstmal ausschlafen, gemütlich frühstücken, gemütlich so in den Tag starten, ein bisschen meine Mails checken. So. Wie ist es denn wirklich? Ich lache, weil es wirklich nicht so ist, aber... Also der Morgen ist so mein heiliger Morgen, weil morgens, also ich schlafe wirklich aus, bei mir meistens ist es so, dass ich so um 8:30 oder 9 aufstehe und dann erstmal Bürokram mache, also organisatorisches und viele E-Mails irgendwie beantworte oder halt eben sowas wie an meiner Homepage arbeite oder eben Werbung schalte oder solche Sachen. Machst du das vor dem ersten Kaffee und vor dem Frühstück oder Ist es nee, schon? Nee, nee. Ach so, nee, nee, nee. Das, also ein Käffchen muss erstmal natürlich morgen sein, erstmal klarkommen und dann irgendwann, genau, frühstücken, klar. Und dann irgendwann setze ich mich meistens an den Laptop und je nachdem, ob irgendwie viele E-Mails sind oder irgendwas gerade akut irgendwie ansteht, wird das erstmal erledigt. Ja, und meistens fange ich so gegen, ja, so 1, manchmal auch um 12, aber manchmal auch um 2. Also es kommt immer ganz darauf an. Ich kann mir ja meine Wochen so legen, wie ich das mag mit meinen Sängern. Da kann ich eben schauen, ob ich davor jetzt noch einen Termin habe oder irgendwas. Aber meistens so um den Dreh, weil viele haben halt eher so ab der Mittagszeit eben Zeit oder halt nach der Arbeit. Das wäre dann, würde dann in die Abendstunden gehen. Und das ist nämlich genau das. Ich arbeite meistens dann so bis 19 oder 20 Uhr. Und das heißt, der Abend ist halt bei mir kürzer, als wenn ich jetzt einen normalen Job, jetzt sage ich einfach mal einen normalen Job hätte. Ist halt eben ein bisschen, da bin ich ein bisschen später zu Hause. Und deswegen sage ich so, der Morgen ist so mein, das was für andere der Abend ist, ist halt eben der Morgen für mich. Wie viel schläfst du ungefähr? Das ist natürlich mein Wunderpunkt. Ich schlafe sehr lange. Also ich schlafe so ungefähr 9 Stunden. Ungefähr. Aber deshalb ist es jetzt nicht wegen der Selbstständigkeit, sondern das war schon immer so. Also ich habe wirklich schon immer viel geschlafen, schon als Baby. Also das ist so, muss ich zu meiner Verteidigung sagen. Ja. Stehst du dann immer zur gleichen Zeit auf oder einfach je nachdem, wie spät es abends geworden ist, ausschlafen, genau, und dann loslegen? Ja, genau. Manchmal stehe ich auch mit Chris auf und klar, dann frühstücken wir zusammen oder so. Oder man hat mal einen Arzttermin frühmorgens oder keine Ahnung, ja, was gibt's denn? Oder genau, man geht mal morgens zum Sport oder so, das mache ich halt auch oft, dass ich halt eben eine Morgenseinheit mache und danach eben unterrichte. Nein, ich wollte sagen, also das hört sich natürlich alles immer so, ah, lala, ich mache mein Leben irgendwie so ein bisschen, ich habe jetzt alles immer so leicht an, aber es war auf dem Weg bis hierhin war es natürlich, gab es auch Phasen, die extrem schwer waren und wo man auch Entscheidungen treffen musste, die so ein bisschen gegen den Verstand gehen, sage ich mal. Ne? Klar, also gerade nach dem Studium, wo man denkt, gehe ich jetzt in Treff, gehe ich in diesen Beamtenstatus, bin ich dann safe? Und sich dagegen zu entscheiden war zwar, es fiel mir etwas leichter vielleicht als anderen, weil ich schon halt eben andere Planungen hatte oder eine Alternative, aber das waren auch schon Entscheidungen gegen den Verstand, wo jeder sagt so, oh, das wird dir auf dem Silbertablett eben angeboten, wieso nimmst du das nicht an, wieso machst du das nicht? Und also da gab es auch schon viel Gegenwind. Man musste auch wirklich kämpfen, um seinen Status nicht zu oder seine Stellung nicht zu verlieren. Das kann ich verstehen, ja. Natürlich noch dazu. Ja, voll viele würden ja gar nicht darüber nachdenken, weil sie sich denken, sie haben sich jetzt durch das Studium gekämpft irgendwie für ein paar Jahre, ja, und das jetzt wegzuschmeißen, so in dem Sinne, würde ja für keinen dann in Frage kommen. Ich meine, du schmeißt es ja nicht weg, aber dann halt nicht damit direkt den Status zu nutzen, den du dir sozusagen erarbeitet hast, sondern einfach was ganz anderes zu machen. Ja, das stimmt. Ja. Ich kann immer noch in die Schule gehen, also ich kann ja immer noch in der Schule arbeiten. Ja. Es ist ja nicht verloren, es war auch keine Entscheidung für, weiß ich, jetzt einmal dagegen entschieden und nie wieder, sondern ich habe es mir als Standbein aufgebaut und dieses Standbein behalte ich, bis ich es vielleicht irgendwann mal brauche. Und bis dahin mache ich einfach das, wie ich jetzt gerade im Moment verfahre. Ich weiß, man weiß ja auch nie, wie man sich entwickelt. Die Menschen sind immer so, man ist ja so vielfältig. Ne? Dann bist du ein Jahr oder eine Zeit lang dahin, das interessiert dich, dann mal vielleicht mal das, dann mal das. Und ich weiß nicht, was in 3, 4, 5 Jahren ist, ne? Ja, keine Ahnung, ob ich da noch Spaß dran habe an der Sache, aber das weiß man auch nicht bei einem festen Job. Da hast du recht. Und ich meine, du hast jetzt auch ein weiteres Standbein mit den Workshops, mit dem Gesangstraining und so weiter, ne? Ist ja auch wieder ein Nebenjob, also was man auch als Nebenjob machen könnte, wenn man jetzt hauptberuflich Lehrer wäre. Ja, ganz genau. Ja, sehr cool. Planst du deine Zeit gezielt oder dein Leben? Also wenn du jetzt so ein Ziel hast, schreibst du dir dann wirklich ein Ziel auf und wie komme ich dahin in den und den Steps? Oder was mache ich den Tag, was mache ich die Woche, was mache ich den Monat? Hast du da so einen Kalender oder sowas, wo du alles reinschreibst? Oder ist das wirklich so in deinem Kopf alles drin? Und Also wirklich, wirklich so formulierte Ziele habe ich jetzt, die habe ich schon, die sind aber in meinem Kopf. Und es ist so ein bisschen, ja, ich finde es ein bisschen schwierig, weil ich bin natürlich, wie soll ich das sagen, zum Beispiel wollte ich das Ziel erreichen, jetzt sagen wir einfach mal 10 Sänger in der Woche. Also 10 Leute, die zu mir kommen und 10 Leute zu unterrichten in der Woche sozusagen. Aha. Das Ziel habe ich jetzt im Prinzip erreicht. So wie man es halt nehmen kann, weil das Ding ist, es ist etwas, was du nicht kalkulieren kannst. Das ist so ein bisschen das Schwierige daran. Also eine Woche kommen mal 3 und eine andere Woche kommen dann mal, weiß ich nicht, 15, 16, 17 oder so. Mhm. Es ist etwas, was du nicht so gut einschätzen kannst. Vor allem, wenn du nochmal Werbung schaltest oder nochmal hier nochmal was bewirbst oder noch mehr bei Facebook oder bei Instagram oder so Werbung machst. Oder das ist etwas, was ich nicht so einschätzen kann. Aber es sind natürlich Ziele, die ich irgendwie erreichen möchte. Das auf jeden Fall. Nur du hast recht. Also ich habe mich auch viel damit auseinandergesetzt. So, was sind, macht ihr kleine Ziele, macht ihr große Ziele oder mittlere Ziele und solche Sachen. Nur so ganz strikt halte ich mich jetzt nicht daran. Also da ist auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial vorhanden, sage ich jetzt einfach mal. Also man könnte das auf jeden Fall noch verschriftlichen, eben sagen, ja, okay, das will ich jetzt in dieser Woche erreichen oder in diesem Monat. Und nächsten Monat sieht es so aus. Da könnte ich auf jeden Fall noch einiges machen. Also im Moment ist das eher so ein bisschen, ja, passt schon irgendwie und das geht schon irgendwie, aber so könnte noch ein bisschen fokussierter sein, sage ich mal. Also du bist auf jeden Fall mehr so der Macher als der Planer, kann man schon sagen. Ja, auf jeden Fall doch. Aber das ist auf jeden Fall sehr cool, weil, also das lerne ich auch gerade, dass man halt eigentlich, wenn man direkt einfach mal was macht, viel mehr dabei lernt, als wenn man erstmal hier so perfektionistisch an die Sache dran geht und gar nichts macht und erstmal nur plant und dann hast du dein ganzes Leben schon durchgeplant und dann fängst du an zu leben und merkst du, oh, es funktioniert gar nicht, wie ich es geplant habe und bist dann an dem Punkt, wo der Macher schon vor 10 Jahren war, so ungefähr, ne? Ja, das stimmt. Also das, vielleicht so beide Sachen kombiniert müsste man, ne? Also beides so, ja, das stimmt. Hattest du in deinem Leben, was war so der größte Aha-Effekt, wo du so gedacht hast, boah, scheiße, hätte ich das... Also all die verschenkten Jahre, wo ich das nicht gewusst habe. Muss ich jetzt kurz. Also eigentlich ist es wirklich diese Complete Vocal Technique Ausbildung. Die hätte ich, also wenn ich die so 5 Jahre früher gemacht hätte, das wäre schon cool. Dann wäre ich jetzt viel schneller an dem Punkt, wo ich jetzt bin. Aber auch das, da muss man wieder sagen, okay, vielleicht brauchte ich die Zeit und so weiter. Ne? Man hat ja all diese Gründe. Aber das wäre, das hat mich schon extrem weitergebracht in all dem, was ich so erreichen wollte. Krass. Diese Technik zu lernen. Und auch für mich als Sängerin eben viel bewusster zu sein mit meiner Stimme und mit dem, was man eigentlich alles machen kann und erreichen kann. Also das hat mich schon echt ein großes Stück nach vorne gebracht. Wie bist du darauf gekommen, auf dieses CVT? Das war meine damalige Chorleiterin. Die hat immer wieder so ein bisschen davon mit eingestreut in die Proben. Und ich fand es total faszinierend, richtig toll, weil wie man wirklich sehr effektiv oder mit kleinen Werkzeugen oder mit kleinen Tricks eben so viel erreichen kann mit der Stimme oder so viel verändern kann. Und da bin ich dann darauf aufmerksam geworden und dann habe ich mir das halt im Internet angeguckt und zwar habe ich dazu entschlossen, das eben einfach dann diese 3-Jahres-Ausbildung zu machen. Ja, sehr cool. Hast du irgendwie so Idole oder Mentoren? Also siehst du jetzt deine CVT? Trainerin auch so ein bisschen als Vorbild, oder? Ja, auf jeden Fall. Also da sind echt viele gute Sängerinnen und Sänger bei und sehr gute Pädagogen auch, also wie die das eben beibringen. Und das ist schon, also diese ganze Welt da, wenn ich in Kopenhagen bin, in diesem ganzen Institut, ist wirklich eine ganz andere Herangehensweise und das gefällt mir schon echt gut. Also die sind auch sehr miteinander statt gegeneinander. Es ist ja auch ein Ellenbogenbereich oder Beruf, wo viele Sänger halt gegeneinander sind, aber die ändern das und das finde ich total schön. Also die ändern wirklich die Sicht untereinander, dass wir alle eigentlich voneinander profitieren könnten und alle, wenn wir miteinander arbeiten statt gegeneinander, dass wir dann viel mehr erreichen könnten. Und das gilt natürlich für jeden Bereich in unserer Gesellschaft. Ne? Auf jeden Fall, ja klar. Also ich meine, das steht wahrscheinlich bei dir jetzt in dieser Gruppe, in der du das lernst, ist wahrscheinlich auch ein cooles Netzwerk, wo halt du mit Leuten connectest aus anderen Regionen, die halt die gleichen Interessen haben wie du, ne? Ja, genau. Also wir sind wirklich internationale Sänger. Was weiß ich, Norwegen, Finnland, Israel ist sogar dabei. Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, also in Niederlande, da sind wir, also wir sind echt, wir decken fast ganz Europa und halt eben noch Israel noch mit dabei. Und ja, das ist schon echt ein tolles, also wirklich tolle Menschen, tolle Atmosphäre und eben gar nicht wettbewerbsorientiert oder so. Das finde ich ganz, also das ist mir auch ganz wichtig. Ja, toll. Ja, also die Dänen haben es auf jeden Fall drauf, sag ich mal. Die sind echt, das ist echt eine ganz, ganz tolle, ganz tolles Land, also ganz tolle Menschen. Wirklich total schön. Ja, wollte ich auch schon immer mal hin. Man sagt ja auch, dass die Dänen eine der glücklichsten Menschen auf der Welt sind. Und das, obwohl die so wenig Licht haben im Winter, ne? Es geht eigentlich. Also Dänemark ist noch relativ relativ verschont davon, sag ich mal. Also jetzt, ich war jetzt letzte Woche ja in Kopenhagen, da war es, ich sag mal so um 5 Uhr war es schon dunkel. Ich weiß nicht, wann wird es hier dunkel? Im Moment noch ein bisschen später, aber jetzt im tiefen Winter natürlich auch schon um 5, ne? Also es ist jetzt nicht viel höher als Kiel, sage ich mal, oder Flensburg oder so. Mhm. Aber klar, das ist auf jeden Fall, ja, du hast recht, aber da gibt es ja dieses Wort Hügeli. Hügelig, kennst du das? Nee. Das heißt so, es gibt keine direkte Übersetzung dafür, aber das kommt eben aus dem Dänischen und heißt sowas wie gemütlich. Also das bedeutet ganz viele Sachen, wie zum Beispiel in einem gemütlichen Sessel und Kakao trinken oder also so alles was so sehr gemütlich drin ist, wenn es draußen halt eben kalt ist. Aha. Das heißt dieses Wort und das leben die Dänen. Also die lieben auch ihr Zuhause ganz schön zu machen und ganz gemütlich zu machen und eben, ja, die machen das Innenleben halt immer sehr, sehr schön, weil die auch viel zu Hause verbringen, also viel Zeit zu Hause verbringen. Ja, voll geil, weil das dafür, ja, dass es dafür extra ein Wort gibt. Stimmt, das gibt es ja im Deutschen gar ganz nicht süß. So. Ne? Ja. Abgefahren, ja. Ja, aber das heißt auch zum Beispiel gemütlich mit Freunden sitzen und mit Kerzenlicht einfach so einen Abend zu verbringen, gemütlich. Und also so, das heißen irgendwie so total viele Sachen. Ich weiß nicht, ich habe letztens so einen Artikel darüber gelesen. Kann ich dir mal zeigen, es war ganz süß. Ja, cool. Hast du sonst noch irgendwelche anderen Idole? Weil ich meine, als Sänger gibt ja sehr viele Sänger. Hast du irgendwen, den du jetzt speziell besonders zelebrierst? Oder? Ja, natürlich so große Sängerinnen wie Whitney Houston. Das ist natürlich ganz toll. Also ihre Technik ist einfach 1A, wirklich super, super gut. Beyoncé zum Beispiel hat auch eine super Technik. Gibt es in Deutschland was Vergleichbares? Was Vergleichbares für mich oder was Vergleichbares als Sängerin? Eine deutsche Sängerin, die vergleichbar ist von der Technik her oder von den Skills her mit Beyoncé oder Whitney Houston? Nicht, dass ich so wüsste. Nein. Nee, das ist, gut, die haben natürlich auch andere Stilrichtungen, ne? Wenn ich jetzt gerade mal drüber nähe, die haben wahrscheinlich auch gute Techniken. Also ich meine jetzt einfach nur für das, was Beyoncé macht mit ihrer Stimme, hat sie halt eine super Technik. Es ist sehr gesund, wie sie singt. Aha. Wie zum Beispiel Adele ist zum Beispiel, die hat ja jetzt auch wieder Knötchen gehabt auf den Stimmbändern. Die singt leider nicht so gesund. Also die schädigt ihre Stimme mit ihrem Gesang. Okay, abgefahren. Die auch noch was von dir lernen im Prinzip? Ganz genau. Also Adele, wenn du das hörst, kannst du dich gerne bei mir melden. Kann ich dir ein paar Sachen zeigen. Ja, geil. Ja, da brauchen wir noch ein bisschen mehr Reichweite, dann hört auch endlich die Adele zu. Genau, ganz genau. Nein, es ist natürlich, es ist schwer auch, weißt du, sie hat so viele Konzerte hintereinander, also sie hat so viel, sie muss so viel singen und mit so vielen, unter so vielen verschiedenen Bedingungen, wie, weiß ich nicht, ob sie sich hört oder nicht und hier Technik und so weiter, Mikrotechnik und so. Nur sie singt halt, die Technik ist halt nicht wirklich gut, weil sie, das ist jetzt sehr technisch wieder, aber sie singt im metallischen Bereich, also im metallischen Mode und nutzt halt Luft auf ihrer Stimme, was wirklich ganz, ganz schlimm für die Stimmbänder ist. Und wenn die Stimmbänder so oft gereizt werden und dann schwellen die an und dann entwickeln sich Knötchen und die müssen operativ entfernt werden und dann bist du in diesem Teufelskreis drin, wenn du an der Technik nichts änderst. Und du musst halt als Sänger sehr, sehr, um diese ganzen Konzerte zu machen, musst du halt sehr fit sein. Deine Stütze muss gut sein, zum Beispiel. Mhm. Das heißt, die Muskeln, die daran beteiligt sind, müssen stark sein und solche Sachen halt. Also da kann man schon noch viel machen mit. Ja, dann müssen wir die Adele auf jeden Fall mal anschreiben, dass die sich mal melden. Ja, denke ich auch, ja. Genau. Ja. Mal sehen. Mal sehen, ob ich demnächst dann einen Phone Call kriege von ihr. Ja, wo wir schon beim Thema sind, wenn du jetzt irgendeinen Menschen auf der Welt kontaktieren könntest und eine Frage stellen könntest oder interviewen könntest, wen würdest du dann nehmen? Oh Gott, das ist eine gute Frage. Wäre das dann Beyoncé oder Whitney Houston? Oder? Ja, weil nee, wahrscheinlich eher irgendwie so ein, eher, ich würde wahrscheinlich eher so ein Motivations-, also eher in so eine Life-Balance-Richtung, Dalai Lama-mäßig gehen, wahrscheinlich. Also wie man wirklich, weiß ich nicht, halt also wirklich effizient glücklich ist, sage ich jetzt mal. Also was wirklich, was ist die Balance oder wie dieser Mensch darüber denkt. Also man sagt ja irgendwie, Dalai Lama ist der glücklichste Mensch der Welt oder der zufriedenste Mensch oder der mit sich im reinsten, der Mensch, der mit sich am reinsten ist. Da wär ich interessiert, so warum, was macht der, was für Gedanken hat dieser Mensch? Mhm. Es gibt ja auch die Menschen, die den ganzen Tag positiv denken und nicht irgendwie einen negativen Gedanken zulassen. Da würde ich halt gerne mal fragen, so wie machen die Menschen das? Zum Beispiel. Obwohl du ja auch schon ein sehr positiver Mensch bist. Ja, auf jeden Fall, klar. Aber einfach so sich nicht runterziehen zu lassen von den ganzen gesellschaftlichen oder von, weißt du, also es ist ja schon sehr viel Potenzial in der Gesellschaft vorhanden, dass du dich schlecht fühlst. Ja. Fängt ja bei Facebook an, Vergleich, der soziale Vergleich und so weiter. Ja. Da wäre es halt einfach interessant, wie schütze ich mich davor, ohne dass ich halt, ohne dass ich diesen Status oder diese Stellung in der Gesellschaft verliere. Ja. Weißt du, wie ich das meine? Also, ja, ich weiß genau, was du meinst, ja. Also ohne ein Teil halt eben des Ganzen zu sein, weil darum geht's ja. Wir wollen ja wirklich, jeder Mensch will ein Teil von dem großen Ganzen sein. Wir wollen alle ein kleines Zahnrad sein im ganzen Uhrwerk. Das ist, also sonst würde man halt eben, warum geht man dann nicht irgendwie, steigt nicht aus und lebt im Wald oder so. Man braucht halt diese soziale Interaktion. Man will ja auch Teil dieser Gesellschaft sein. Genau, und wenn du als einziger positiv denkst in einer negativ denkenden Gesellschaft, grenzt du dich auch irgendwo schon ab, ne? Ja, ganz genau. Ja. Hast du irgendein Buch oder Film oder Song, der so ein bisschen dich inspiriert hat oder dein Leben in eine gewisse Richtung verändert hat? Gut, dann kommen wir jetzt auf Lesen. Also ich lese nicht so viel, aber also ich lese schon viel, aber nicht so, also so ein Buch, dafür brauche ich einfach ein bisschen viel Zeit. Das heißt, schnelles Denken, langsames Denken. Ich weiß nicht, das habe ich dir, glaube ich, auch schon mal. Ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja. Ja, das ist super interessant. Also wirklich, das ist richtig, richtig, richtig cool, wie wir eigentlich effizienter oder effektiver denken können. Und unsere Gedanken auch, sage ich mal, in eine richtige Bahn oder eine andere Bahn lenken können, um besser Entscheidungen treffen zu können für uns und nicht. Also es geht dabei so ein bisschen um die intuitive und das intuitive und das bewusste Denken. Darum geht es so ein bisschen. Und wie viel wir eigentlich intuitiv denken, wie zum Beispiel Vorurteile und so. Was der Gedanke, der dir direkt so in den Kopf kommt, wie man den beeinflussen kann oder eben so lenken kann, dass er effizient für dich ist. Weil viele Entscheidungen, die man trifft, sind nicht unbedingt effizient für einen selber. Ja, klar. Und darum geht es so ein bisschen im Buch. Ich habe es noch nicht zu Ende gelesen, aber es ist sehr interessant. Und ich muss auch zugeben, es liegt seit ungefähr einem Jahr neben meinem Bett, das Buch. Ja. Und wartet darauf, gelesen zu werden. Ich glaube, ich habe es geschafft, einen Abschnitt zu lesen im Buch, der mich richtig geflasht hat auf jeden Fall. Und ich denke mir, ich muss das Buch zu Ende lesen, aber ich habe noch voll viele andere Bücher und so. Und wie du schon gesagt hast, dann zu wenig Zeit, die man sich nimmt zum Lesen einfach. Ne? Ist halt echt. Ja, das stimmt. Ja. Aber das kann ich nur empfehlen. Also die ersten Kapitel, die ich gelesen habe, ich war, glaube ich, ein Drittel oder ein Viertel gelesen vom Buch. Das war wirklich sehr interessant. Also auf jeden, also es betrifft auch jeden einfach. Es ist nicht man muss nicht irgendwas Spezielles machen oder haben oder wie auch immer. Das betrifft uns alle. Und ein Film oder ein Song, der dich irgendwie beeinflusst hat? Oder hast du einen Lieblingsfilm oder einen Lieblingssong? Ja, das ist aber ein bisschen cheesy, ne? About Time heißt der. Der auf Deutsch heißt der Alles eine Frage der Zeit. Soll ich mal ein bisschen spoilern jetzt, ja? Okay. Ich weiß nicht. Wenn du mir den empfiehlst, dann ist es natürlich schlecht, wenn du mir spoilerst. Also, kannst du irgendwie so einen groben Abriss davon geben, ohne was zu spoilern? Das ist ein bisschen schwierig. Das ist jetzt Nee, also wenn ich das jetzt sagen würde, dann wär die alles klar. Also dann, nee. Okay, also packe ich den Film einfach in die Shownotes und gucke ihn mir selber an. Und wenn wir einen zweiten Teil von dem Interview hier machen, reden wir drüber. Und dann müssen alle Hörer müssen den dann auch geguckt haben und haben Pech, wenn sie gespoilert werden. Ja, also der ist ein bisschen, so ein bisschen Tränendrüse, aber ich finde den ganz toll. Also ich finde auch die Message von dem Film toll und weiß nicht, das ganze Lebenskonzept von den Schauspielern und oder von dieser Familie oder wie auch immer, auf jeden Fall, das hat mir schon echt gut gefallen. Ja. Okay, cool, guck ich auf jeden Fall. Nächster Film, den ich mir reinziehe. Ich hoffe, er gefällt dir. Ja, wenn nicht, dann, ja einfach nochmal echt darüber reden. Dann wird richtig hart gehatet im nächsten Interview. Ja, okay. Ich merke das schon, ey. Ja, und einen Song? Hast du noch einen Song? Dein Lieblingssong oder einen Song, der dich irgendwie... Ja, ich muss sagen, ich bin ja selber, ich schreibe ja selber eigene Songs und... Dann fragen wir mal so, was ist dein Lieblingssong von dir selbst? Ich habe jetzt vor kurzem, also ja, das ist natürlich auch immer phasenweise, ne? Ich habe jetzt nicht den einen Song, sondern es ist meistens immer so neue Projekte, die man startet oder neue Songs, die man startet, das sind so die Lieblinge, weil man die eben, das ist noch ganz frisch und alles neu. Habe jetzt einen Song über die Heimat geschrieben, der mir gut gefällt, weil er irgendwie schlicht ist, also es ist wirklich nur mit der Gitarrele und meiner Stimme. Und es geht so ein bisschen um die Heimat und ja. Das war jetzt der letzte Song, den ich jetzt geschrieben hatte. Ist der schon released? Nein, noch nicht. Okay. Also wir sind ja auch gerade erst bei der, wir haben die EP jetzt bald fertig, vielleicht so in ein, zwei Monaten. Das kommt hoffentlich bald. Das ist alles, läuft alles immer irgendwie parallel zu allem anderen, was man so im Leben macht, aber solange Ja, komm, dann setz dir eine Deadline, Kui. Wann können wir rechnen mit der EP? Ja, es ist sehr interessant, dass du das jetzt eigentlich sagst, weil wir haben das nämlich in Kopenhagen auch gemacht. Wir haben über Ambitions geredet, also eben über Ziele, was wir wann erreichen wollen. Und das war eben ein großes Ziel von mir, jetzt die EP rauszubringen und da eben auch ein Release-Konzert zu machen und zu planen und auf die Beine zu stellen. Das kann ich leider, also weil wenn nur ich daran beteiligt wäre, dann wäre es kein Problem, das zu sagen, aber da sind so viele Menschen mit dran beteiligt, dass ich eigentlich keine Deadline finden kann. Also es kommt darauf an, wie schnell ist der Produzent, wie schnell sind wir mit dem Cover, wie schnell sind wir mit dem Booklet, also das sind so ganz kleine Sachen, die ich mit der Band einfach eigentlich mal so planen müsste. Also wir haben schon viel, wir reden natürlich auch viel darüber, aber dass wir da uns mal so eine Deadline setzen. Und das ist auch schon so ein großes Projekt, dass ihr da schon ein bisschen perfektionistisch rangeht, ne? Ja, auf jeden Fall, ja, klar. Und das, aber irgendwann, weißt du, du kannst ja, ich meine, du machst Musik, du machst einen Song, dann findest du ihn gut, dann denkst du, ach komm, ich mach noch einen Streicher noch dazu. Ach komm, wir verändern noch mal ein bisschen Refrain. Komm, wir verändern. Und dann entwickelt sich der Song und er lebt und es ist auch gut, aber irgendwann muss man sagen, so, das ist jetzt das Produkt und das nehmen wir jetzt so, nehmen wir es jetzt auf und auch wenn es jetzt noch irgendwie da und da könnte man noch was ändern, aber das lassen wir jetzt so und da ist es ein bisschen schwierig, weil man will das immer stetig verändern und Musik ist halt so nichts Stetiges, sondern etwas Dynamisches. Lebt und was man eben immer verändern kann. Ja, und aber jetzt haben wir gesagt, okay, wir machen das jetzt fest, wir nehmen das jetzt auf und wir haben alles aufgenommen und jetzt lassen wir das produzieren oder geben das halt eben dem Produzenten und ja, mixen, mastern und dann hoffentlich, dass wir alle zufrieden sind mit dem Endprodukt. Und was ist so euer aller Wunschtermin im Moment? Also reden wir Ende also dieses Jahres oder nächstes Jahr? Ja. Dieses Jahr noch? Ja, also ja, weil wir sind praktisch schon fast fertig. Wir müssen wirklich nur noch jemanden finden, der das gut produziert. Da sind wir jetzt uns noch nicht ganz so einig. Es ist natürlich auch eine Kostenfrage, weil es ist schweineviel Geld einfach, das man da reinpumpt und oder was wir schon reingesteckt haben. Da will man natürlich auch keine falschen Entscheidungen treffen, aber genau das und dann alles drumherum, die ganzen Fotos und vielleicht irgendwie mal Video oder weißt du, also solche Sachen, die gehen da mit einher und da arbeiten wir halt stetig dran, parallel, wie wir das am effizientesten oder wie wir das am schnellsten auf die Beine stellen. Aber ich hätte das natürlich gerne dieses Jahr noch, die EP fertig und dann nächstes Jahr das Release-Konzert, vielleicht so im Februar und dann, dann werden wir sehen, wie es weitergeht und dann können wir eigentlich schon fast mit der zweiten EP oder mit dem zweiten Album anfangen. Ja, geil. Also auf jeden Fall noch mehr Projekte für die Zukunft. Show must go on! Ja, ich würde sagen, das Motto können wir uns auch für unser Interview nehmen, weil das war auf jeden Fall super gerade, das Interview. Und echt sau interessant, was du jetzt erzählen hast, Kühn. Die Zeit ist wieder viel zu schnell rumgegangen. Ich meine, wir sind jetzt eine Viertelstunde drüber, über unsere angepeilten Zeit von einer Stunde eigentlich, ne? Und, ist doch schon mal gut. Und ich hätte noch 1000 Fragen, die ich dir jetzt stellen könnte, und es haben sich auch jetzt in dem Interview natürlich 1000 neue Fragen ergeben, die ich jetzt zurückgehalten habe, damit ich dich nicht in deinem Flow störe, ne? Deswegen wäre auf jeden Fall sau cool, wenn wir noch einen zweiten Teil machen könnten. Und ja, klar, gerne. Hat auf jeden Fall riesen Spaß gemacht mit dir, Kui, und ja, vielen Dank für deine kostbare Zeit. Ja, sehr gerne, klar. Das war das Interview mit Kui. Ich hoffe, ihr konntet heute viel mitnehmen. Und bei Feedback oder Anregungen meldet euch bei mir unter philhopechannel@gmail.com oder geht auf meine Seite philhopepodcast.wordpress.com. Ich freue mich immer über Feedback. Ich wünsche euch einen überragenden Tag.